Jedna slava domaćine. Dejan Čolaković bekommt Besuch von Wladimir und Radenko. Oft sitzen die drei Freunde zusammen in der kleinen Wohnküche seines Einfamilienhauses. Sie trinken, rauchen und erzählen sich aus Kriegstagen. Dejan Čolaković hat als Freiwilliger in einer Einheit des berüchtigten Paramilitärführers Arkan gekämpft. Das sind die Arkan-Tiger, das ist Čelko Rasnatović Arkan. Siehst du, das ist der und ich bin dabei. Dejan reicht ein schon etwas abgegriffenes Foto in die Runde. Eine Truppenparade ist darauf zu sehen, auf einem Übungsplatz in Erdut. Von dort aus sind die sogenannten Arkan-Tiger an die Fronten gezogen. Wer bist du? Hier der Schönste, der mit den schönsten Ohren. Damals warst du 35 Jahre, jetzt bist du 50 und hässlich. Ja, ich bin alt geworden, verdammt nochmal. Damals war ich der Schönste, alle Frauen standen auf mich. Dejan trägt ein offenes Hemd, um seinen braun gebrannten Hals hängt ein Goldkettchen mit einem Anhänger, einem Porträt von Slobodan Milošević. Während der 90er Jahre ist Dejan überall, wo gekämpft wird. In Kroatien, in Bosnien und schließlich auch noch im Kosovo. Und das immer freiwillig, wie er betont. Für mich war es richtig, dass ich in den Krieg gegangen bin. Ich habe meinen Staat und mein Volk verteidigt. Es gibt andere, die sagen, ihr seid Idioten, ihr habt nur Slobodan Milošević geholfen, aber mich hat Milošević nicht geschickt. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich habe wie jeder Mann die Notwendigkeit gespürt, meinen Staat zu verteidigen. Denn ohne Staat, da hat man nichts. Dejan ist mit sich und seiner Vergangenheit im Reinen, auch wenn das Haager Kriegsverbrechertribunal sein Idol wegen Massenmordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt hat. Zu einem Prozess ist es nie gekommen. Anfang 2000 wurde Čelko Rasnatović Arkan bei einer Abrechnung zwischen Mafiabossen erschossen. Manche Leute sagen, wir hätten nur geplündert und geraubt, aber die sind nur Neider. Das sind nur die Leute, die nicht an der Front waren. Das ist für sie nur eine Ausrede dafür, dass sie selbst nicht im Krieg waren. Dejan stellt eine Flasche Rakia auf den Tisch. Wladimir nimmt einen kräftigen Schluck und wie es sich gehört, lobt er den Gastgeber überschwänglich für die Qualität des Selbstgebrannten. Auch er ist ein Kriegsveteran mit 36 Jahren. Der kleine, gemütlich wirkende Mann mit dem runden Gesicht wird 1999 als regulärer Soldat in die Armee eingezogen. Dann vom Krieg erwischt, wie er es ausdrückt. Ich habe als Soldat den Eid abgegeben, dass ich die staatliche Souveränität des damaligen Jugoslawien und seine Verfassung verteidige. Das ist in jedem Land normal. Was später daraus geworden ist, ist etwas anderes. Wladimir wird verwundet und nimmt dann später nicht mehr direkt am Krieg teil, sondern ist Ausbilder in Obrenovac. Nach dem Krieg habe ich eine Arbeit beim staatlichen Elektrizitätswerk bekommen. Aber hier ist die Situation so, dass jeder noch etwas anderes machen muss. Ich zum Beispiel betreibe eine Blumenzucht. Jeder muss noch irgendwas Zusätzliches finden, um ein halbwegs normales Leben führen zu können. Es ist spät geworden. Das kleine Restaurant, in dem die Freunde zu Abend essen wollen, liegt direkt am Ufer der Sava, die gut 20 Kilometer weiter flussabwärts in die Donau fließt. Draußen stehen Holztische und Bänke. Auch beim Essen geht es wieder um den Krieg und seine Folgen. Weißt du, über was sich die Veteranen am meisten aufregen? Über die Kriegsprofiteure, die nie gekämpft haben und ihre Geschäfte nach dem Krieg legalisierten. Sie waren nicht im Krieg und haben viel Geld verdient. Und wir Veteranen müssen jetzt bei ihnen für ein lächerliches Gehalt arbeiten. Vielen Veteranen ist die Wiedereingliederung in die Gesellschaft schwer gefallen, erzählt Wladimir. Zusammen mit Dejan engagiert er sich deshalb bei der Vereinigung der Kriegsveteranen und Invaliden. Das größte Problem ist die wirtschaftliche Lage. 80% unserer Mitglieder haben noch nicht einmal eine eigene Wohnung. Mit unserer Organisation versuchen wir, den Lebensstandard unserer Mitglieder ein bisschen zu verbessern, damit sie sich wieder besser im Alltag zurechtfinden und in die Gesellschaft integrieren können. Čolaković nickt. Er ist zu 80% Invalide und bekommt wie alle Veteranen eine staatliche Unterstützung. Finanziell kann er nicht klagen, meint er, aber es gibt keine Arbeit und das sei für die Veteranen eigentlich das größte Problem. Arbeit ist eine Form der Therapie. Wenn man als Veteran oder Invalide nicht arbeitet, denkt man immer nur an die Vergangenheit. Deshalb versuchen wir uns selbst Arbeitsplätze zu schaffen. Wir Veteranen von Obrenovac zum Beispiel haben von der japanischen Regierung Geld bekommen, um eine kleine Näherei zu gründen. Dort beschäftigen wir 17 Leute. Nur durch Arbeit kann man vergessen, was auf dem Schlachtfeld geschehen ist. Plötzlich ist es still geworden am Tisch. Über die wirklich wichtigen Fragen wie den Tod denkt man nur in bestimmten Momenten nach. Das kann der Mensch nur mit sich alleine ausmachen. Zum Beispiel ich und Dejan. Wir kennen uns nun schon seit 16 Jahren und niemals haben wir im Detail über diese entscheidenden Momente gesprochen, bei denen es um Leben oder Tod ging. Die Dinge, die einen wirklich belasten, behält jeder für sich.